das Kabinett. Doch wir können gegenüber offensichtlichen blind sein, aber sind weit drüber, noch viel blinder für die Blindheit. Ergo, was ich rede, kannst du hören und auch fühlen. Nur verstehen wirst du's erst, wenn du dich etwas mehr bemühst und nicht blind, zu stupide deinen Lebensweg bestreitest, deine Augen nicht verschließt, die Ohren spitzig haltest, deine eigene Energie verbreitest, aber nicht verschwendest, wenn dir irgendwas missfällt. Dann hör auf, weiterhin zu schreien. Ich hab diesen Sinn so oft erkannt, lass mich davon nicht beirren. Bin immer noch gestört im Hirn, doch muss nie wieder explodieren. Vielmehr werde ich mir um meinem Leben chillig gegenüber treten, denn eine Ruhepause gönnt mir niemand. Meine Lebensweise ähnelt keiner gottverdammten Seele, weil ich jeden Tag aufs Neue meinen Fehlern zwar begegne, aber lerne damit umzugehen, indem ich sie verlege, mich verneble und in eine bessere Atmosphäre fliege. Cheer! Wir haben den Geist und erkennen einen Wert. Ihr habt euren Geist nur durch Fehler genährt. Wer zahlt den Preis und wer hat noch ein Herz? Wären alle Menschen gleich, hättet ihr daraus gelernt. Wir haben den Geist und erkennen einen Wert. Ihr habt euren Geist nur durch Kapital genährt. Warum zahlen wir den Preis, aber ihr denkt verquer? Wären alle Menschen gleich, gibt's keinen materiellen Schmerz. Je länger der laut als leise, dann kurz ob hier ein Roadtrip, alles irgendwie eine Reise. Und das Allergeilste, weil ich sowieso drauf scheiße, hab ich keine Sorgen, nicht heute, nicht morgen, brauch nix beweisen, ja. Cool beim Schlafen oder wenn ich lecker Waffelspeise, cooler als ein sogenanntes heißes Waffeleisen. Wärst du rein, so weiß, das weiß, so bleich wie eine Wasserleiche. Waffen scheinen für den ein oder anderen eine tolle Sache zu sein. Pimpen sich hier auf, wedeln mit den Fünferscheinen, schreien, das sind Kings und so, fangen an zu weinen, wenn sie ihre Zeit allein im Knast verweilen und wimmern, während draußen sich die Bros und die Freundin kümmern. Das ist sauber, dieses Mann hör ich mir nicht mehr an, sonst kotz ich, bis ich heul. Keine Sorge, ich hab Tränen aus Titan, hart wie Stahl, so wie flüssig Metall, selten von der Art und leider mindestens genauso gut getan. Wir haben den Geist und erkennen einen Wert. Ihr habt euren Geist nur durch Fehler genährt. Wer zahlt den Preis und wer hat noch ein Herz? Wären alle Menschen gleich, hättet ihr daraus gelernt. Wir haben den Geist und erkennen einen Wert. Ihr habt euren Geist nur durch Kapital genährt. Warum zahlen wir den Preis, aber ihr denkt verquer? Wären alle Menschen gleich, gibt's keinen materiellen Schmerz. Wir haben den Geist und erkennen einen Wert. Ihr habt euren Geist nur durch Fehler genährt. Wer zahlt den Preis und wer hat noch ein Herz? Wären alle Menschen gleich, hättet ihr daraus gelernt. Wir haben den Geist und erkennen einen Wert. Ihr habt euren Geist nur durch Kapital genährt. Warum zahlen wir den Preis, aber ihr denkt verquer? Wären alle Menschen gleich, gibt's keinen materiellen Schmerz.